Das Radio ist offiziell gestorben. Es lebe die Musik. Ab jetzt und für die nächsten 40 Minuten wird das Beste aus Lateinamerika gepodcast. Spitz die Ohren. Hallo Leute, es freut mich sehr, wieder bei euch sein zu dürfen. Aus Würzburg, Bayern wird es gepodcastet mit Paul Alvarez Lüblich. Willkommen zu unserer 41. Edition. Und nicht vergessen, dieser Podcast ist auch auf Spanisch unter www.podcastando.tk. Verfügbar. Este podcast también está disponible en castellano en www.podcastando.tk. Und heute haben wir eine ganz, ganz nette Sendung. Wir werden drei neue Gruppen hören aus Argentinien. Und Moment, oder sind alle aus Argentinien? Niente. Wir haben einen Mexikaner und drei Argentinier. Einen der Argentinier kennen wir schon. Und wir werden mit einer dieser neuen Gruppen anfangen. Die Gruppe heißt Gomez, ihr Familiennamen. Ursprünglich waren spanische Familiennamen, die mit EZ enden, eine Version vom Vatername, die die Russen immer noch haben und die Isländer. Das heißt, Gomez bedeutet Sohn von Gomo, ein ziemlich alter, oder Gome. Ein ziemlich alter spanischer Vornamen. Und mein Name ist auch Alvarez. Also Alvarez Lüblich heiße ich eigentlich. Und Alvarez heißt auch Sohn von Álvaro. Leider heißt mein Vater Roberto. So, da kann man nicht viel machen. Die Gruppe heißt Gomez und kommt aus Buenos Aires, Argentinien. Die haben eine Webseite und zwar myspace.com/plasmardiscos. Das schreibe ich euch auf der Webseite, weil das ist einfach ein bisschen komisch. Und die haben einige Lieder da, sogar zum anzuhören. Ziemlich coole Lieder. Das erste Lied, was wir heute von denen hören werden, heißt Flotando en el Vacío. Und das heißt im Vakuum schwebend. Und es ist ein ziemlich cooles Lied. Also ich mag den Stil von diesen Leuten. Die sind total locker und sehr argentinisch irgendwie. Ich bin ziemlich sicher, wir werden beide das mögen. Und was ich noch zu den Leuten sagen kann, sie haben gerade eine CD rausgebracht und es heißt Plush. Und noch eine Webseite von denen ist purevolume.com/Luis Gomez mit Z am Ende. Und die haben keine Schallplattenfirma. Also sie sind bei keinem Unternehmen. Und das heißt, die sind ein Talent zu entdecken, da unten in Lateinamerika. Gehen wir dann zu diesem Lied von denen, In Vakuum schwebend, flotando en el vacío von Gomez. No aguanta Gómez aus Argentina. Buenos Aires, nicht direkt in Buenos Aires, sondern ein bisschen weiter draußen. Provincia heißt das. Und ich finde es cool. Also der Kerl nennt seine Musik Musik für Zimmer. Oder Zimmermusik. Und ich glaube, der meint damit diese Art von locker, entspannt, so auf einem schönen Sofa liegen und diese Musik hören. Das passt total gut. Ah, super. Ich wollte euch was fragen. Habt ihr jemals einen Film geguckt und den Film weiterempfohlen und das zweite Mal, dass ihr den Film euch angeguckt habt, der war total kacke. Der war richtig scheiße. Ich habe letztens zum zweiten Mal The Grinch, wie der Grinch Weihnachten klaute, geschehen mit meiner Freundin, und der war so blöd. Ich meine jetzt den Film mit Jim Carrey, der 2000 gemacht wurde, weil der Original ist echt cool, also dieser Zeichentrickfilm für Kinder, der ist wirklich super, aber diese sowas von blöd, voller kleine blöde Witze, die gar nichts mit der Geschichte zu tun hatten. So ein bisschen, ja, machen wir den Film modern. Und, hat sich nicht gelohnt. Außerdem, ich habe blöden, kaputten Arbeitsspeicher gekauft für den Rechner, gebraucht, toll. war kaputt, und das Ding ist öfters zusammengebrochen. Die Filmwiedergabe hat gestoppt, bis irgendwann, als wir in der Minute 55 waren, und ich hatte schon die Nassen voll und habe einfach den Rechner aufgemacht, die beiden Arbeitsspeichermodule rausgetan, die ich gekauft hatte. Und da haben wir weitergeguckt ohne Probleme. So, wir gehen jetzt zu unserer nächsten neuen Gruppe. Es geht um ein Mädchen. Und sie heißt, ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, wahrscheinlich Maria Virginia, Maria Veronica, Maria irgendwas mit V. Und weil sie schreibt das Ganze zusammengefasst MAV, also M-A-V, und dabei eine kleine A, also M groß, klein A, V groß. Und sie kommt auch aus Buenos Aires, Argentinien. Ich sag euch, es gibt so viele geniale Musiker da unten. Und sie hat auch keine Schallplattenfirma, die sie unterstützt bzw. behindert. Und ihre Webseite ist myspace.com/mavmm. MSK. MSK wie in Musik ohne ohne Vokalen. Und sie hat da ziemlich schöne Lieder. Ich habe euch eins ausgesucht. Das ist das einzige Lied, was sie hat auf Englisch. Also was sie mir geschickt hat. Sie hat noch eine auf der Webseite. Ich spiele sowas nicht so gern, ne? Aber das Lied passt perfekt zum heutigen Thema. Zum Entspannen. Zum locker, coole Musik hören und das wirklich genießen. Und dieses Lied heißt Sunday Morning. Also Sonntagsmorgen. Und ist ein sehr schönes Lied. Da kann man ihre Stimme toll hören und sie spricht sogar richtig aus, was Argentinier meistens gar nicht können. Also Kudos an unserer Freundin Mav aus Buenos Aires, Argentinien, der anscheinend nicht eingeschlafen ist im englischen Unterricht. So, Sunday Morning von Mav aus dem nicht existierenden CD von ihr, beziehungsweise ihr Demo. Das war blöd. Das war Mav aus Buenos Aires, Argentinien. Und was ich unglaublich über dieses Lied finde, oder an dieses Lied, oder an diesem Lied, scheiße, meine Grammatik ist sowas von am Arsch. Egal, was ich so cool finde dran, ist, dass es gar nicht richtig losgeht. Also man wartet die ganze Zeit, dass es tatsächlich irgendwie so einen Höhepunkt kommt. Und es ist wie, als wäre das Lied nicht ganz, also es wird es nicht richtig anfahren können. Und irgendwie, ich finde es so erwartungsverletzend, dass ich es wieder gut finde. Normalerweise würde ich das nicht sagen von einem Lied, das nicht richtig losgeht. Aber naja, es gibt immer Ausnahmen. Und ich habe gerade die Fotos von diesem Mädchen im Internet gesehen und die ist erstaunlich schön. Mann, oh Mann, ich werde euch ein Foto von ihr stellen müssen, unbedingt, weil die ist absolut wunderschön. Wunderschön wie in erstaunlich heiß, okay? Also www.gepodcast.tk, da könnt ihr euch ein Foto von ihr anschauen. Ich werde es auf jeden Fall hinstellen. Ich gucke nochmal schnell, welches hier. Es ist total blöd, ich kann nicht tippen, ne? Weil ich habe Handschuhe an. Nein, es ist bei mir nicht so kalt, ich bin nicht in Südbayern. Das Problem ist, dass ich meine Fingernägel total beiße, also anknabbere die ganze Zeit. Und ich versuche gerade das ein bisschen zu unterdrücken. Ne? Das ist nicht so einfach. Ich habe es schon ein paar Mal die letzten Jahre ausprobiert. Und sogar dieses Zeug, was man sich auf den Fingernagel, so ein Fingerlackenlack, das nach, wirklich nach Scheiße schmeckt, irgendwann nach ein paar Wochen schmeckt es mir. Weil ich unbedingt an meinen Fingernägeln beißen muss. Es ist echt nervig. Und jetzt habe ich entschieden, okay, es ist langsam Zeit, das damit aufzuhören. Und deswegen habe ich ganz dicke Finger, weil sie in Handschuhen sind und kann nur schlecht tippen. Genau, das Lied hier werde ich, das Bild hier werde ich euch auf der Webseite stellen. www.gepodcast.tk. Unser nächstes Lied ist ein ziemlich cooles Lied. Das heißt Carla. Und es ist von einer meiner absolut Lieblingsgruppen auf dem ganzen Planeten und weiter entfernt. Okay? Die Gruppe heißt Hamacas al Río. Wir kennen die von der Sendung Nummer 24, wenn ich mich nicht falsch daran erinnere. Und das ist von ihrem neuen Album Mitad de Junio, Mitte im Juni. Carla von Hamacas al Río, auch aus Buenos Aires, Argentinien. Das hier ist zu genießen. unglaublichste Gruppe aus der Welt. Hamacas al Río. Und ich liebe diese Gruppe. Es ist so erstaunlich. Ich suche für euch kurz die Website. Ich glaube, es ist hamacasalrio.com.ar. Das ist natürlich ein bisschen blöd für euch, weil ihr die Wörter nicht versteht und wir die nicht unbedingt phonetisch schreiben. Ah, blöde Handschuhe. Okay, tatsächlich. Ich werde es einfach für euch auf der Webseite stellen, damit ihr diese Gruppe, also die Webseite besuchen könnt. Ich glaube, das sind sogar ein paar Lieder. Ich, wenn nicht zum Runterladen, wenigstens zum Anhören. Tatsächlich. Und ja, das ist echt tolle, tolle Musik. So, letztens gab es eine Menge Arbeit bei mir. Deswegen war ich nicht allzu oft hier beim Aufnehmen. Und naja, es ging hauptsächlich um Universitätszeug, weil jetzt in Wintersaison muss nicht im Restaurant gearbeitet werden. Also bin Barkeeper nicht mehr für ein paar Monate und das eigentlich freut mich sogar. Ein bisschen Wochenende frei haben ist immer schön. Aber wir waren ganz beschäftigt mit der Expra-Gruppe. Das ist so ein Experimentalpraktikum an der Universität. Es ging um Programmieren und alles schön laufen lassen und so weiter. Und, okay, noch liebe Grüße an die Expra-Gruppe, das sind die Christine, die Andrea, die Judith, der Frank wie der Kerl im Donnie Darko, und der Basti. Und natürlich meine Chefin und ganz liebe Freundin von mir, die Petra Makel, Dozentin an der Universität. Weil diese Truppe da mich nicht in Ruhe gelassen haben. Die letzten Wochen habe ich kaum Zeit gehabt zum Aufnehmen, aber jetzt bin ich wieder da. Ich kann nicht versprechen, dass ich nächste Woche aufnehme, aber mal schauen. Also derzeit habe ich langsam wieder ein bisschen Zeit. Ich habe auch vorgestern mein Referat gehalten in einer der Seminare, deswegen wird es langsam Zeit, dass ich Zeit habe. Das ist eine Sache, die mich auch sehr freut. Und ich glaube, vor allem die Jungs von der Expra-Gruppe werden sich aufs nächste Lied freuen. Das ist ein bisschen was Rockigeres. Ich wollte, wie ihr weißt, die deutsche Sendung hat diesmal und vielleicht die nächsten paar Sendungen auch ein paar Extra-Lieder als die spanische Version, weil ich ein paar mehr Sendungen von der spanischen Version aufgenommen habe, die letzten Monaten, und ich will das nachholen. Also das Lied hier, was wir jetzt hören, war das letzte Lied von der spanischen Sendung von dieser Woche, also von der Sendung 44 auf Spanisch. Und ich wollte eigentlich mit ein bisschen was Rockigeres zum Ende kommen, damit wir noch ein bisschen Schwung haben, so in dem Tag. Wow. Ich glaube, mein Kaffee hat irgendwas Komisches drin. Wie auch immer, es ist von einer Gruppe aus Mexiko. Und das ist auch eine neue Gruppe heute. Wir haben eine Menge neuer Gruppen heute in der Sendung. Die kommen aus Distrito Federal, also aus der Hauptstadt. Und nein, das heißt nicht Mexico City. Okay? Es ist mir scheißegal, wirklich scheißegal, wie oft ihr das gehört habt. Die Stadt heißt nicht Mexico City. Es heißt entweder Ciudad de México oder Mexico Stadt. Ja? Also Mexico City heißt es in England, in Südafrika, in den USA, in Teilen von Kanada und so weiter. Oh, in Australien und Neuseeland natürlich. Aber es heißt nicht Mexico City. Also aus Ciudad de México, Distrito Federal, kommt diese nächste Gruppe namens Left. Und das Lied heißt La Casa Está Vacía. Also das Haus ist leer. Und ihr werdet sehen, das Lied ist ein bisschen energievoller. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Schwung für den Rest der Sendung jetzt mit diesem tollen Lied. Exklusiv in dem Podcast. We'll be right back. casa está vacía. Das Haus ist leer. Von left. Left wie auf Englisch. Left, links. Sehr schön. Und die Website. Ah, ich habe die Website vergessen. Warte mal kurz. Genau, myspace.com/leftmusic. Warum nicht Musiker? Weiß der Geier. Ist mir egal. Also, diese Gruppe aus Mexiko. Es gibt so viele coole Gruppen aus Mexiko, ey. Die sind wirklich der Wahnsinn. Und das ist die letzte neue Gruppe, die wir in den letzten Monaten bekommen haben. Eigentlich habe ich die Musik von denen schon ein bisschen länger. Ich muss nachgucken. La Casa está vacía, hinzugefügt. Steht nicht drauf. Egal, ich glaube schon, es waren 2-3 Monate, seitdem ich die Musik bekommen habe. Aber gut, das passiert manchmal, wenn man einmal im Monat aufnimmt. Tut mir leid! Okay, jetzt muss ich mich entscheiden, welche Lieder ich jetzt euch noch vorstellen will, die ich in den letzten anderen Sendungen von Podcastiano, die spanische Version, präsentiert habe. Und es sind so viele und die sind alle so gut. Ist schwierig. Wir könnten zum Beispiel mal wieder was Mexikanisches hören, um einfach beim Thema zu bleiben, ne? Aber der Kerl ist einfach viel zu kräftig. Ja. Vielleicht brauchen wir das auch. Vielleicht können wir jetzt so die Lautstärke hochdrehen, bis die Nachbarn sich beschweren. Beziehungsweise uns Schuhe werfen. Oder wir könnten mit etwas dann Ruhigeres aus Spanien gehen. Was wäre natürlich auch sehr schön, weil Gerardo ist sehr, sehr gut. Oder... Ja, ich habe es entschieden. Das erste Lied vom Rest der Sendung ist aus einem Kerl aus Spanien. Seine Gruppe heißt El Increíble Hombre Menguante. Das ist eigentlich keine Gruppe, das ist seine Kunstname, künstlerlicher Name, Künstlername, wie ihr wollt. Der kommt, soweit ich weiß, nicht aus Madrid. Ich muss kurz nachschauen. Tatsächlich, der Kerl hat angefangen in Barcelona und sein Name, sein richtiger Name ist Emilio Ramón Pérez López, oder wie wir ihn nennen, Emilio. Und das ist, komisch, so nennen wir auch E-Mails. Egal. Der Kerl hat in Barcelona angefangen, der ist auch dort geboren, 71, und der hat sich bekannt gemacht in Kantautoren. Weißt du, was das ist? Was das sind? Das sind Leute, die ihre eigene Musik schreiben und einfach mit einer Gitarre singen und meistens nicht viel mehr dazu. Der hat so angefangen, auch in der U-Bahn in Madrid und in Barcelona und so. Und das nächste Lied geht genau um das Thema. Das heißt Príncipe y Mendigo. Das ist Prinz und Obdachloser. Und es geht um seine Erfahrung als Sänger in der U-Bahn-Stationen und Züge Spaniens und was alles er dabei so miterlebt hat und wie er sich dabei gefühlt hat und so. Seine Musik ist sehr gefühlsvoll, sehr intensiv, kann man sogar sagen, aber dazu noch wirkt leicht und sehr angenehm. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht so schlimm zu hören, wenn man Spanisch nicht kann, weil dann wirkt es besonders angenehm. Nee, aber die Texte sind wunderbar geschrieben, also sehr poetisch. Also ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Und gehen wir zu diesem Toll von Ihnen. Zu diesem tollen Lied von ihm, Príncipe y Mendigo, aufgenommen in einer Finale für Musikanten in Spanien. Prinz und Obdachlose. Estar aquí es como cantar en el infierno. Pues es invierno y hace mucho más calor. De protegerme sin dudar del corazón, de las corrientes y de los que corren más. más que yo. Y aunque soy todo el Señor, vivo como un mendigo suspirando por una sonrisa, una moneda y la voluntad y un pedacito de tu ombligo que me haga olvidar lo que hoy nos salió mal. Que se pare por Dios esa chica. Dime algo que me suene bien y te llevo al altar. Pues aunque quedan quizás cosas por atar, todavía yo sé que mi guitarra y tú muy bien os vais a llevar. Y aunque soy todo un señor, un mendigo suspirando por una sonrisa, una moneda y la voluntad y un pedacito de tu ombligo que me haga olvidar lo que hoy nos salió mal. Y aunque a veces viva como un perdedor, solo soy espectador de tus miserias, hago una canción, otra canción, y aunque soy todo un señor, vivo como un mendigo suspirando por una sonrisa, una moneda y la voluntad y un pedacito de tu ombligo que me haga olvidar lo que hoy nos salió mal, lo que hoy nos salió mal, lo que hoy nos salió mal, lo que hoy nos salió mal. Gracias. Das war unser Kumpel, el increíble hombre menguante, Emilio Ramón Pérez López. Und ich finde den Kerl total cool. Also ihr könnt auf seine Webseite gehen. Ich werde es euch ja nicht geben. Oder, doch, werde ich machen, aber nur, weil ich gemein bin. elincreíblehombremenguante.com. Also ich tue mal den Link auf meine Webseite www.gepodcast.tk und da könnt ihr auf seine Webseite und sogar eine CD bestellen bei ihm. Der verkauft die Dinge für ein paar Euro, selbst gebrannt wahrscheinlich. Und die Lieder, die auf dieser CD sind, also ein paar wenigstens, findet ihr in anderen Sendungen von Gepodcast, in Sendungen zum Beispiel 29, 12 und 8. Die sind, wow, von 2006, coole Sache. Und was man auf jeden Fall beachten muss, ist, wie einfach der Mann ist. Ich habe mit ihm gesprochen, also E-Mails, viele E-Mails haben wir ja mal getauscht. Und der ist einfach ein sehr angenehmer Kerl. Und der macht seine Sache konsequent. Und ich weiß nicht, wie viel Erfolg er haben wird. Aber ich glaube, das ist ihm völlig egal. Und das muss man schätzen können. Und das andere, was mir sehr gut gefällt, ist sein Motto, also seine, wie sagt man, so seine Grito de Guerra, sein Slogan. Und zwar, der hat das aus dem Poster von Shaun of the Dead, dieser lustige Film aus England 2004, da steht drauf: Llega un momento en la vida de todo hombre en el que ha de levantarse del sofá y matar unos zombies. Und das bedeutet, es kommt im Leben von jedem Mann ein Moment, in dem er vom Sofa aufstehen muss und welche Zombies töten. Das muss man cool finden, oder? Genial einfach. So, Unsere Gruppe, unsere letzte Gruppe für heute, kommt auch aus Buenos Aires, Argentinien und sind eine ganz besondere Sache. Die heißen Les Mentetes. Und das ist ein Wortspiel mit mentar. Und mentar, la madre, ist schimpfen, aber so rechte Schimpfen. Das Lied ist sehr cool, ist auf Englisch und heißt Needs, also Bedarf, also ja, so Dinge, die man benötigt. Und es ist total lustig. Wenn ihr Englisch könnt, hört ein bisschen genauer zu, was ihr da singen. Dazu ist nicht nur der Text total lustig, die Musik an sich hat sowas Besonderes an sich, sowas, ach, so leicht, so ein bisschen wie heißen diese Dinge, die man isst, Zuckerwolken, weißt du? Egal, hören wir Needs von Les Mentetes aus Capital Federal, Buenos Aires, Argentinien. Mentetes aus Buenos Aires, Argentinien. myspace.com/lesmentetes. Und das war unsere Sendung für heute. Okay, Leute, das war unsere Sendung für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei mir noch einmal podcastet. Fragen oder Kommentare könnt ihr mir gerne zu gepodcast@gmail.com senden. Unsere Webseite www.gepodcast.tk nicht vergessen. Da gibt's Videos, Fotos, Info, alles Mögliche. Oh, 1000 Links. Es wurde gepodcastet mit eurem Quasi-Moderator Paul Alvarez Löblich. Ihr sagt, portense mal. Pásenlo bien. ¡Chao!